Schlaf in meinen Träumen ein ganzes Leben. Glaub mir, sie gehören mir, nur dir allein. Alle meine Zärtlichkeit will ich dir geben. Und ich werde stets an deiner Seite sein. Mal Wahrheit wird. Blicke zwischen Fremden, so fing alles an. Und jetzt bleibst du ein Leben lang. Schlaf in meinen Träumen ein ganzes Leben. Glaub mir, Siege. Allah.